Sterne in sich spiegeln, fällt der Tau in den Sand. Ein letzter Hauch von feuchtem Nebel zieht am Horizont entlang. Und von fernen Regenbergen ertönt ganz leise ein Gesang. Das niemals weint und niemals lacht. Ihre Lieder, die sind dieselben seit dem Anbeginn der Zeit. Stumme Klagen an ein Schicksal, das sie nicht vom Fluch befreit. Schmalen Pfaden, das ist das Schicksal der Nomaden. Wandern ohne Rast und Ruh, auf der Suche immer zu. Blind zu wandern auf schmalen Pfaden, das ist das Schicksal der Nomaden. Wandern ohne Rast und Ruh, auf der Suche immer zu.